Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Radio Glasnost freut sich, Sie heute, Mittwoch, den 22. Juli, an Bord unserer Ost-West-Maschine begrüßen zu dürfen. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen und den Anweisungen des Flugpersonals zu folgen. Radio Glasnost startet in genau 4 Minuten. Radio Glasnost startet jetzt seinen ersten Charterflug von Ost nach West und zurück. Das Manuskript für diese Sendung kommt nicht aus einem unserer verqualmten Redaktionsräume in der Potsdamer Straße, sondern von jenseits der Mauer. Radio Glasnost ist als ein unbekanntes Flugobjekt konzipiert, das von den verschiedenen Initiativen und Gruppen aus Ost-Berlin und Umgebung gechartert werden kann. Wir hoffen in Zukunft eine kontinuierliche Berichterstattung über Ereignisse und Diskussionen in der DDR herzustellen. Der heutige Pilotprojektflug gleitet über die weißen Wattewölkchen von Gorbatschows Glasnost-Initiative in Osteuropa. Hauptsächlich bewegen wir uns dabei aber über dem Gebiet der DDR. Entgegen unseren sonstigen Gepflogenheiten haben wir diesen Beitrag nicht redaktionell überarbeitet. Die Weltpolitik bewegt sich seit 2 Jahren wieder schneller. Seit Gorbatschow in Moskau an die Spitze der Führung kam, versucht der Westen händeringend und zu immer fadenscheinigeren Gründen greifend, sich der Abrüstungsvorschläge zu erwehren. Das Bild der Gefahr aus dem Osten gerät in der Bevölkerung der westlichen Länder ins Wackeln. Die Linken sind zum Teil euphorisch, hoffen auf den neuen Messias, auf die Revolution von oben, wie Barrow, und verabschieden sich wieder einmal vom Proletariat oder den Massen als handelndem Subjekt. Im Osten sind die Bürokraten verunsichert, tragen zwar die Außenpolitik Gorbatschows mit, innenpolitisch aber wird geblockt, wie von Ceausescu in Rumänien oder Bilac in der CSSR. Einige, wie die Polen oder Ungarn, machen auf ihre Weise mit. Die Technokraten wittern Morgenluft. Die SED in der DDR kontert in der Art des deutschen Chauvinismus. Wir sind den Russen weit voraus. Das, was die wollen, fand bei uns schon vor 20 Jahren statt. Die Ideologie wird wieder zur Wirklichkeit erklärt und die sozialistische Demokratie auf DDR-Art ist die beste der Welt. Würden Sie nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren? So Kurt Hager, Chefideologe der SED, in einem Stern-Interview vom 20.03.87. Mit einer kleinen Reparatur ist es hier nicht getan. Man muss sich schon zu einer Rekonstruktion von Grund auf entschließen. So Michail Gorbatschow auf einer Kundgebung in Prag am 11.04.87. Es ist unwichtig, ob Gorbatschow in Prag nun tatsächlich auf die eierige Äußerung Hagers geantwortet hat oder nicht. Wichtig sind die Ansätze, die deutlich werden. Von Grund auf kann nur heißen, dort anzufangen, wo bald nach 1917, spätestens 1924 aufgehört wurde. Augenscheinlich soll sich nicht auf kosmetische Reformen beschränkt werden, die morschen Stellen im Gebälk für kurze Zeit verdecken. Auch wenn in der DDR massiv versucht wird, der Bevölkerung ein Bild zu suggerieren, das die Erfüllung all dessen zeigt, was die weit zurückgebliebenen Genossen in der Sowjetunion erst erreichen wollen, bleiben die dunklen Flecken eben nicht unter der Tapete. Wenn der sowjetische Gesundheitsminister Tschassow in der Literaturnaja Gazeta vom 29.04.87 Mängel im Gesundheitswesen aufzeigt und beispielsweise angibt, dass nur etwa 85% des Medikamentenbedarfs gedeckt werden können, dass Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Medizin völlig unzureichend sind, dann fallen den Menschen in der DDR doch auch gleich Dutzende von Lücken auf diesem Gebiet ein, die schleunigst zu beseitigen wären. Da bekommen die Ärzte zum Beispiel Auflagen über die maximale Anzahl der zu verschreibenden Krankheitstage im Monat. Und wer mit Durchfall und Erbrechen am Ende des Monats kommt, hat eben Pech. Nach spätestens 3 Tagen hat er wieder fit zu sein. Solche Vorgänge sind wahrhaftig nicht selten. Der Krankenstand muss gesenkt werden, koste es, was es wolle. Nach den Ursachen für das Ansteigen wird nicht gesucht. Krankmachende Umwelt- und Arbeitsbedingungen als solche anzuerkennen, würde an Stellen kratzen, die tabu sind. Also wird, wie immer, alles auf die Bevölkerung abgewälzt. Sie wird als faul, verantwortungslos und einer ungesunden Lebensweise verdächtigt. Diskussionen darüber, da werden lieber die glänzenden Seiten hervorgehoben. Undankbar, wer, wo die Sozialversicherungsbeiträge so niedrig, noch meckert. Ballade vom großen und vom kleinen Bruder. Zwei Brüder saßen stolz auf ihrem Thron. Ein jeder in dem seinen Vaterland. Der eine groß, der andere auch nicht ohne. 2 Tagesreisen herrschten sie entfernt. Der Große lud den Zweiten oft zum Kegeln. Er hatte freilich auch den längeren Arm. Der Kleine war gelehrig in den Regeln und durfte gut trainiert nach Hause fahren. Dort rollte er auf eingeschliffenen Bahnen, die Kugel meistenteils direkt ins Ziel und schwebte siegesfroh in größeren Bahnen, woraus er immer weich herunterfiel. Sein Diener musste immer Kissen spielen und hat er sich dann doch einmal beschwert. Da sprach der Herr mit Blick auf Dieners Spielen: Der Große hat's mich anders nicht gelehrt. So ging das wohl schon fast ein halb Jahrhundert. Die Kugel rollt, wenn auch der Diener fiel. Da lud der Große plötzlich sehr ermuntert den kleinen Bruder wieder zu dem Spiel. Als dieser ankam, war er sehr befremdet. Der Große schob die Kugel nicht allein. Der hatte mittlerweile das Blatt gewendet und spielte mit dem Diener im Verein. Nein, nein, das will ich überhaupt nicht wissen. Der Kleine schob den Vorschlag heftig weg. Mein Diener ist ein wirklich gutes Kissen. Wenn er nicht liegt, dann flieg ich in den Dreck. Der Große rückte nun dem Gast zu Leibe. Ich fall viel weicher, wenn ich gar nicht fall. Ich meine, wenn ich auf dem Teppich bleibe, hat auch der Diener beide Hände frei. Jetzt fühlte sich der Kleine arg beschissen und reiste schnell im Höhenfluge ab. Dann freute er sich auf sein altes Kissen und stürzte wie gewohnt auf es herab. Und weiter rollte auf geschliffenen Bahnen er seine Kugel meistenteils ins Ziel und schwebte siegesfroh in Größenbahnen, woraus er immer weich herunterfiel. Das war jetzt nun der große und der kleine Bruder von Stefan Kraftschick aus der DDR. Wir befinden uns nun gerade inmitten des ersten Pilotprojektfluges von Radio Glasnost. Im ersten Teil des Beitrages kreisten wir über den verunsicherten Bürokraten im Osten, die nicht so genau wissen, wie sie auf Gorbatschows Initiative reagieren sollen. Wir starten nun zur zweiten Etappe. In der Sowjetunion werden endlich die Bücher, Filme, Bilder hervorgeholt, die das Kind beim Namen nennen. Und Neues entsteht. Man denke nur an den Dokumentarfilm über die Jugend. Reizthemen wie die Angst vor den Folgen von Tschernobyl oder Afghanistan werden nicht ausgespart. Was würden die Jugendlichen hier sagen, wenn sie könnten? Was fragen? Verschwiegen wird viel, besonders was unsere Vergangenheit betrifft. Wenn auch in der Sowjetunion sehr zögerlich an die Vergangenheitsbewältigung herangegangen wird, so tauchen doch ganz langsam und ohne Rummel einige Unpersonen wieder auf. Trotzki oder Bucharin. Wer waren sie? Weshalb kennen wir die nicht aus dem Geschichtsunterricht? Genauso Personen aus der DDR-Geschichte. Da hat ein Herr Schirdewan anlässlich des 1. Mai 1987 den Stern der Völkerfreundschaft in Gold bekommen. Um wen es sich nun handelt, erfährt man aus der Dürren-Erklärung im Neuen Deutschland nicht. Dort steht nur, dass er ein Arbeiterveteran ist. Dass er einmal Kaderchef im Politbüro war und zu denen gehörte, die 1956 Ulbricht stürzen wollten, weiß von den Jüngeren und wohl auch von den Älteren kaum jemand. Mit der Offenlegung solcher und anderer Vorgänge wird das Schild der Unfehlbarkeit angekratzt, das so mühsam aufgerichtet wurde. Die Urteilsfähigkeit gehört eben nicht zu den Eigenschaften, die den Jugendlichen anerzogen werden soll. Was uns an die Leine legt. KWVSEDDRK UVD, GKR, KGB, Eierpam, P, BDN, NVA, GST, BKK, NSW, Müggelsee, FDGB, MFS, UKW, RAF, Kanapé, BDM, RDB, LDP, D. Auf seinen drei Buchstaben macht sich der Moloch bequem. Gut versteckt im Alphabet ist, was uns an die Leine legt. Willst du zu des Pudels Kern, musst du auf die Worte hören. Die heilige Dreieinigkeit sitzt zum großen Fraß. Auf seinen drei Buchstaben macht sich der Moloch bequem. Gut versteckt im Alphabet ist, was uns an die Leine legt. Willst du zu des Pudels Kern, musst du auf die Worte hören, die heilige Dreieinigkeit sind zum großen Fraß. DBD, DFD, BGL, HGL, KGL, FZR, Feuermelder, CDU, PKW, EVP, VEB, UAZ, LPG, Lüner Kaki, DDR, ABV, BBA, Kassenklau, NDI, FDJ, WBDJ. Auf seinen drei Buchstaben macht sich's der Moloch bequem. Gut versteckt im Alphabet ist, was uns an die Leine legt. Willst du zu des Pudels Kern, musst du auf die Worte from die heilige Dreieinigkeit sitzt zum großen Fraß auf seinen drei Buchstaben macht sich selber noch bequem. Du versteckt im Alphabet ist, was uns an die Leine legt. Bist du zu des Pudels Kern, musst du auf die Worte hören. Die heilige Dreieinigkeit sitzt zum großen Fraß. D, K, P, L, M, G, N, D, P, K, P, D, V, B, K, P, K, Z, Kosmetik, Z, ha, ha, N, A, W, P, V, C, A, B, C, K, K, W, U, S, W, U, S, W, E, N, D, E. Was uns an die Leine legt von Stefan Kraftschick. Die zweite Etappe unseres Radio Glasnost-Fluges erlaubte uns einen Überblick über die Vergangenheitsbewältigung in der jüngeren DDR-Geschichte. Im letzten Abschnitt hören wir, was uns von der Leine löst. Ob nun wirksam oder letzten Endes doch nicht, ob sehr bald oder nur mühsam, die neue Offenheit, die aus dem ehemaligen Hauptquartier der kommunistischen Weltbewegung kommt, lässt die Leute in der DDR aufhorchen und mehr. Brüder sind am Werk. Diskussionen über mögliche Folgen auch hier, und das Auffrischen der leider nie gepflegten Russischkenntnisse, um die sowjetischen Zeitungen lesen zu können. Im Fenster einer Parterre-Wohnung war einige Zeit ein Bildnis von Gorbatschow mit den Worten »Auch eine Chance für uns« zu sehen. Gleich 25 davon klebten eines Aprilmorgens an den Wänden des S-Bahnhofes Prenzlauer Allee. Diese wurden allerdings sehr schnell entfernt. Und während bei der großen Demo am 1. Mai immer noch Menschen die Aufgabe hatten, entstehende Lücken im Zug mit ihren Leibern zu füllen, und so stundenlang ihre Kreise um die Tribüne zogen, wurde Ende Mai, als Gorbatschow und die anderen Generalsekretäre das Schauspielhaus besuchten, streng darauf geachtet, dass die zum Winken hinbefohlenen kein starres Spalier bilden. Der Genosse Gorbatschow sehe das nicht gern. Deshalb sollte sich zwanglos schlendernd hin und her bewegt werden, wie zufällig anwesend. Als aber zwei Jugendliche an der 1. Mai-Demo mit einem Transparent, auf dem die Worte Glasnost und Perestroika zu lesen waren, teilnehmen wollten, wurden sie nach wenigen Metern herausgeholt und festgenommen. Man verdächtigte sie, Wände mit Losungen wie Sozialismus und Demokratie beschmiert zu haben. Nach einigen Stunden waren sie aber wieder frei. Anderen Demonstranten mit eigenem Plakat erging es wiederum so. Sie waren mit der Losung »Wir haben genug vom Rüstungsschwachsinn« angetreten. Nachdem sie zum zweiten Mal aus dem Zug geholt worden waren, hatten sie nach langwierigen Verhandlungen und Telefonaten der Beamten die Erlaubnis der weiteren Teilnahme erhalten. Als sie aber nach einigen Minuten wieder aufgehalten wurden, verlangten sie Begleitschutz, den sie auch durch zwei junge Sicherheitsbeamte erhielten. Allerdings wurden sie allesamt kurz vor der Tribüne von der Straße gezerrt, aber der Irrtum war schnell aufgeklärt und die jungen Leute konnten ihr Plakat auch noch an der Tribüne vorbeitragen. Ist dieser Vorgang ein Zeichen der Verunsicherung der Oberen? Auch Herr Hager ging nicht leer aus. Er erhielt auf die anfangs genannte Bemerkung eine Antwort aus dem Volk. Während einer Vorstellung im Berliner Ensemble flatterten Flugblätter vom Rang mit dem Vers »Wenn schon tapeziert der Nachbar, ist das doch bei uns auch machbar.« Rund um die Woche, rund um die Uhr häng ich wie ein Gaul in der Spur. Ich schleppe ne Karre hinter mir her, die ist für mein bisschen Leben zu schwer. Ich hab die falschen Freunde mit, weil ich zu feige bin für den Tritt. Ich bin ja so schlau, ich schluck, dass ich mich nicht so sagen trau. Muss ich nun ziehen, nur weil ich nicht gekämpft hab für ihn. Und wir sind hier fast nicht doppelt so weit. Meine Damen und Herren, wir sind soeben wieder in West-Berlin gelandet. Wir bedanken uns dafür, dass Sie heute mit Radio Glasnost geflogen sind und würden uns freuen, Sie auch auf unserem nächsten Flug begrüßen zu dürfen. Wir bemühen uns, mit Ihrer Mithilfe Radio Glasnost regelmäßig einmal monatlich in die Luft gehen zu lassen. Bei einem erhöhten Passagieraufkommen natürlich häufiger. Auf jeden Fall werden wir Sie von unseren Flugterminen rechtzeitig in Kenntnis setzen. Abschließend bedanken wir uns noch recht herzlich bei den Kollegen vom Schwarzen Kanal für die Navigation der heutigen Sendung. Glasnost im Äther. Ein Radiopilotprojekt startete in West-Berlin. Der linksalternative Privatsender Radio 100 betrat journalistisches und politisches Neuland. Die Radiomacher strahlten eine Sendung aus, die von einer Gruppe Oppositioneller in der DDR konzipiert worden war. Die Kanäle, über die das Westberliner Radio an die Senderablaufpläne und die Manuskripte kam, sind noch unbekannt. Anders als die Redaktion jenseits der Mauer. Die nämlich machte bereits im vergangenen Jahr Schlagzeilen in Berlin. Schwarzer Kanal nannte sie sich 1986, als sie über einen illegalen Sender im westlichen Teil der Stadt Systemkritisches über die DDR verbreitete. Dreimal ging der Schwarze Kanal mit Themen zu DDR-Atomkraft und Tschernobyl auf Sendung. Dann wurde es für die Funker zu gefährlich. Eine konzertierte Aktion der Westberliner Post sowie ein DDR-Störsender gruben dem Schwarzen Kanal das Wasser ab. Weil der Westberliner Privatsender jetzt den östlichen Untergrundkollegen ein Forum bieten will, ist der Informationsfluss wieder in Gang gekommen. Radio Glasnost nannte sich die Sendung auf Radio 100. Bezeichnenderweise denn, inhaltlich beschäftigte sich die DDR-Gruppe hauptsächlich mit der Anti-Glasnost-Politik ihrer Regierung. In einer Offenheit, die beim SED-gesteuerten Staatsrundfunk nicht möglich ist. Und das klang dann so. Was uns an die Leine legt. KW, V, S, E, D, D, R, K, U, V, D, G, K, R, K, G, B, Eier, Pam, P, H, W, D, N, L, V, A, G, S, T, B, K, K, L, S, W, M, G, L, S, F, T, G, B. Auch wenn in der DDR massiv versucht wird, der Bevölkerung ein Bild zu suggerieren, dass die Erfüllung all dessen zeigt, was die weit zurückgebliebenen Genossen in der Sowjetunion erst erreichen wollen, bleiben die dunklen Flecken eben nicht unter der Tapete. Auf seinen drei Buchstaben macht sich der Moloch bequem. Gut versteckt im Alphabet ist, was uns an die Leine liegt. Willst du zu des Pudels kehren? Ob nun wirksam oder letzten Endes doch nicht, ob sehr bald oder nur mühsam, die neue Offenheit, die aus dem ehemaligen Hauptquartier der kommunistischen Weltbewegung kommt, lässt die Leute in der DDR aufhorchen und mehr. Sprühe sind am Werk, Diskussionen über mögliche Folgen auch hier und das Auffrischen der leider nie gepflegten Russischkenntnisse, um die sowjetischen Zeitschriften lesen zu können. Im Fenster einer Parterre-Wohnung war einige Zeit ein Bildnis von Gorbatschow mit den Worten »Auch eine Chance für uns« zu sehen. Gleich 25 davon klebten eines Aprilmorgens an den Wänden des S-Bahnhofs Prenzlauer Allee. Diese wurden allerdings sehr schnell entfernt. PKW, EVP, VEB, UAZ, LPG, Hühnerkacki, DDR, ABV, WBA. Für den Privatsender war es nach eigener Auskunft gar keine Frage, der DDR-Gruppe diese Art der Unterstützung zu gewähren. Probleme, die diese Aktion nach sich ziehen könnte, sieht man bisher nicht. Radio 100 hat sogar vor, unter dem Titel Radio Glasnost einmal pro Monat ähnliche Beiträge aus der DDR zu veröffentlichen. Für die DDR natürlich. Der Sender kann nämlich bis zu einem Radius von 100 Kilometern um Berlin herum empfangen werden. Besonderen Wert legt man darauf, die Manuskripte unverändert zu veröffentlichen. Dieter Schneider, Mitarbeiter von Radio 100. Zunächst einmal verstehen wir uns lediglich als Medium. Es muss darüber diskutiert werden, natürlich über Fragen der Hörbarkeit, technischer Qualität und so weiter. Und es würde unter Umständen, das ist bislang nicht vorgekommen, auch über Inhalte diskutiert werden, sofern da kontroverse Positionen geäußert werden. Das Problem ist, dass dieser Diskussionsprozess ja weniger ein Diskussionsprozess zwischen West und Ost, das heißt zwischen uns quasi als Techniker und Verbreiter und den Schreibern oder Sprechern sein sollte, sondern wenn denn einen internen Diskussionsprozess innerhalb der DDR zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die unter Umständen auch im Radio senden werden oder senden wollen, sein wird. Das wäre ein sinnvoller Diskussionsprozess, der ist aber natürlich aufgrund dieser besonderen Problematik schwer zu initiieren, weil es recht kompliziert ist, immer den Transporten auch den Meinungsaustausch zwischen hüben und drüben zu gewährleisten. Was dem einen recht ist, muss dem anderen nicht billig sein. Insider befürchten, dass der Vorstoß des Privatsenders deutsch-deutsche Folgen haben kann. Dass illegale DDR-Texte von West-Berlin aus ganz legal ins Ursprungsland zurückgestrahlt werden, stellt die politisch Zuständigen vor eine ganz neue Situation. Ein Sprecher des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen erwartet dennoch Protest aus der DDR. Die könnten mosern, das werden sie mit Sicherheit auch tun, erklärte er. Die Aktion des Privatsenders sei aber durch die Pressefreiheit gerechtfertigt und rundfunkrechtlich nicht angreifbar. Allerdings verwies er auf die Verantwortung, die Radio 100 für den Schutz der Personen in der DDR trage. Und die staatlichen Organe dort reagieren, wie die Vergangenheit zeigte, sehr sensibel. 1986 hatte es im Zusammenhang mit dem Piratensender Schwarzer Kanal Verhaftungen gegeben.